nochmal für unsere Zuschauer, die vielleicht das nicht mitgehört haben, Labor für Entrepreneurship zu Gast, Lydia Gastroff, spricht man so aus, Gastroff, aus München. Und Sie haben einen Sargladen, einen Sargladen gegründet und der ist offenbar auch ganz erfolgreich. Ja. Jetzt frage ich Sie erstmal, wir machen zwei Teile. Den ersten Teil bestreiten Sie, sagen, wie Sie es gemacht haben. Und den zweiten Teil versuche ich mal zu bestreiten, wie ich es gemacht hätte und versuche mich da reinzudenken. Ja. Wie haben Sie es gemacht? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ein Sargladen ist ja nicht so ganz das Nächstliegende. Nein, also ich habe auch festgestellt, es gibt in Deutschland keinen Sargladen. Doch einen gibt es, glaube ich, mittlerweile. Aber zu der Zeit, wo ich mit der Idee angefangen habe, gab es noch keinen. Und ich hatte zwei Schlüsselerlebnisse. Das erste war vor 10 Jahren, als meine Freundin starb mit 35, habe ich die Trauerfeier organisiert. Und ich habe sie dann gesehen in einem Sarg, also in so einem barocken Sarg mit Messingbeschlägen und so einem ganz scheußlichen Blumenbouquet da oben drauf. Und ich habe mir gedacht, das geht einfach nicht. Also es hat mich so richtig gestört und es war ein Schockerlebnis, weil ich mir gedacht habe, diese Frau, diese junge Frau in dieser Art von Sarg, das hat mein ästhetisches Empfinden so derartig gestört, dass ich mir gedacht habe, da muss was passieren. Und wieso passiert da nichts? Aha, okay. Naja, und es vergingen einige Jahre und das Thema hat mich nicht losgelassen und ich habe mir also vor allem auch besonders Schaufenstergestaltung von Bestattungsinstituten angeschaut und da gibt es, also da könnte man ein Buch drüber machen, da gibt es die absurdesten, wahnsinnig, also wirklich hässliche Dekorationen und habe recherchiert und habe gesehen, es gibt also wirklich für unsere Zeit angemessen sehr wenig bis gar nichts. Und dann starb mein Professor, bei dem ich studiert habe, ich habe Kunst studiert an der Kunstakademie und als der starb, gab es für die Familie das Problem, in welchem Sarg könnte er bestattet werden. Und es war auch wieder dieses Problem, es war nichts Angemessenes, dass diesem Mann, der Künstler war und Kunstprofessor war, wo man gesagt hätte, okay, das ist vertretbar. Und er hatte schon immer den Wunsch von seiner Tochter, die Schreinerin ist und Innenarchitektin, noch zu Lebzeit, dass sie ihm einen Sarg baut. Und sie hat es immer verweigert und hat gesagt, also zu Lebzeit, also du lebst und ich baue doch keinen Sarg, der dann bei uns in der Wohnung rumsteht oder so. Das kann ich nicht machen, das ist ja abartig und so. Und als er dann aber im Sterben lag und das Problem mit dem Sarg wieder auftauchte, hat sie dann während dem Todeskampf sozusagen den Sarg gebaut. Und ich habe diesen Sarg erst gesehen auf der Beerdigung. Und als ich diesen Sarg sah, dachte ich mir, das ist eine wahnsinnig tolle Geschäftsidee, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Weil der Sarg so, der hat mir so gut gefallen und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass es dafür keinen Bedarf gibt. Das muss Menschen geben, die auch so in so einem Sarg bestattet werden möchten. Vor allem, weil ich glaube, dass man dieses Bild lange in Erinnerung behält. Also ich jedenfalls behalte so optische Eindrücke sehr stark in Erinnerung. Und wenn das angemessen war, würde ich sagen, hilft es auch dem Trauerprozess. Ne? Und dann habe ich ein Jahr später, 7 Jahre später, es vergingen wieder etliche Jahre und ich bin immer noch an diesem Thema gewesen. Und ich mache bei mir zu Hause in der Wohnung immer vor Weihnachten Ausstellungen. Ich bin Schmuckdesignerin, ich mache Schmuck. Und eben diese Tochter, die den Sarg gebaut hat, die hat bei mir ein Küchenregal ausgestellt, also zum Verkaufen. Und ihre Schwester Teekannen, die ist Keramikerin. Und inzwischen haben wirklich alle meine Kunden schon 3 Teekannen und Küchenregale haben sie alle von IKEA. Und im Grunde ist eigentlich kein Bedarf mehr. Und die Dinge sind aber wunderschön und ästhetisch. Und ich habe dann einfach mal spontan gefragt, sag mal, würdest du eigentlich auch mal wieder so einen Sarg bauen? Und naja, und dann hat meine jetzige Partnerin hat gesagt, ja, würde ich auch machen. Würde ich machen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann machen wir gleich eine Firma. Du machst die Särge, deine Schwester macht die Urnen und ich mache die Geschäftsführung. Die Leute sterben von selber. Ja, und es braucht auch jeder einen Sarg, davon abgesehen. Also jeder, der stirbt, braucht einen Sarg. Das ist Gesetz. Und na gut, dann haben wir also gesagt, wie machen wir das jetzt am besten? Die Lene hat erstmal die Särge gebaut, also Geld hatten wir keins. Ne? Die Lene hat die Särge gebaut und die Kathi hat angefangen, Urnen zu machen anstatt Teekannen, weil... ja. Und dann haben wir uns gedacht, was machen wir jetzt mit den Produkten? Als die dann fertig waren, haben wir uns gedacht, ja, wie bringen wir die jetzt unter die Lebenden? Also man muss dazu sagen, unsere Idee war im Grunde, Särge für Lebende schon zu bauen. Also Sargmöbel, ein Schrank oder Truhe oder sowas, was man tatsächlich schon zu Lebzeiten in der Wohnung benutzen kann, auch die Urnen, und dann später als Sarg verwenden kann. Ja, und dann haben wir uns gedacht, wir gehen auf die Bestatterfachmesse, da gibt es alle 5 Jahre die BEFA in Düsseldorf. Ne? Und um das mal auszutesten, haben wir uns so eine Bestatterfachmesse, die davor war, in Salzburg angeschaut. Und also da habe ich mir gedacht, nee, ich habe auch schon sehr viel Messeerfahrung. Wir haben viele Jahre mit Schmuck einen Messestand gehabt und ich habe wirklich gemerkt, wir hatten das Formular schon da liegen und ich habe wirklich gemerkt, wie mir die Hand stehen geblieben ist und ich konnte es nicht ausfüllen und ich habe dann gesagt, also am liebsten hätte ich einen Sargladen mitten in der Stadt, so richtig mitten in der Innenstadt, neben den Kneipen, so richtig mitten im Leben, wo es eigentlich auch hingehört. Und dann sagt die Lene, die gerade nebendran saß, ja, da vorne gibt es doch das Café See, liegt da in der Hans-Sachs-Straße. Das passt. Ja. Und da ist nebendran ein Raum, das ist die ehemalige Hans-Sachs-Reinigung und der wird temporär vermietet. Immer für 3 Monate. Das nennt sich Konsumtheater Selig. Und dann habe ich gesagt, okay, da gehen wir jetzt gleich hin und fragen mal. Und vor allem war das der Raum, den ich schon seit vielen Jahren immer im Auge hatte, als die Reinigung noch da drin war, dachte ich mir, also wenn ein Geschäft, ich dachte damals noch an Schmuckgeschäft, also wenn ein Geschäft, dann die Hans-Sachs-Reinigung. Die war aber damals noch drin. Und in der Zwischenzeit, also das hat... ist halt wie so Zahnräder ineinander gegriffen, es hat eins aus dem anderen sich ergeben. Und dann sind wir zu den Vermietern und haben gesagt, wir möchten da gerne einen Sargladen machen. Und dann haben wir gesagt, super, ein Sargladen, das ist ja ganz toll, das könnt ihr machen. Ja. Und dann haben wir einen Mietvertrag unterschrieben für 3 Monate und haben das auch gemacht. Also sind inzwischen wirklich total gut integriert in das Stadtviertel, auch die Kirche steht sozusagen hinter uns, die hat mich jetzt auch schon zu Vorträgen eingeladen, was zu dem Thema sozusagen schon zu Lebzeiten sich mit dem Tod zu beschäftigen und die Dinge, die dazu notwendig sind, in einem Geschäft zum Kauf anzubieten, also sozusagen ein Trauerfachgeschäft. Ich habe das noch ausgeweitet auf Trauerschmuck, also zeitgenössischer Trauerschmuck, weil ich kenne natürlich also wahnsinnig viele Kunsthandwerker und Goldschmiede und Schmuck, Grafiker und was weiß ich, also die kenne ich einfach alle und ich weiß sofort genau, wer zum Beispiel Trauerpostkarten gestalten könnte und ich stelle mir eben vor, das alles in dieses Geschäft zu integrieren. Und wir haben das jetzt 3 Monate gemacht, wir haben auch Veranstaltungen gemacht in unserem Sargladen, also es gab eine Krimi-Nacht. Da haben die im Café Selig nebendran, da war die Lesung im Café Selig und zum Essen kamen die dann alle zu uns rüber in den Sargladen, da war dann das Catering im Sargladen. Und die Nacht war dann die Sargnacht, schon mal ausprobieren, ja, ja. Wie es da drin sich anfühlt. Und ich habe dann auch ungefähr so 20 Leute, die uns unterstützt haben, auch mit, sagen wir mal, mit Lektorat, mit Webdesign und all diesen ganzen Sachen. Die habe ich dann zu einem Essen eingeladen im Sargladen, einfach um auch mal zu testen, ob man in diesen Räumen eventuell auch Abschiedsfeste machen könnte nach einer Beerdigung, ob sich das dafür anbieten würde zwischen den Särgen und den Urnen. Und das war wirklich, ist legendär eigentlich schon geworden, dieses eine Essen. Es hat bis 6 Uhr morgens gedauert und das sind ganz große Schaufenster auch und eine Straße, das ist im sozusagen im Szeneviertel von München, wo in der Nacht sehr viel Publikumsverkehr ist, das heißt, wenn es innen beleuchtet ist und man kann von draußen reinschauen, also die Leute, die standen in Trauben da davor und wir haben dann immer nur mal so gehört, was sie da draußen gesagt haben, so hey krass, eine Sterbensparty oder sowas. Aber es war nicht, also es war kein Klamauk oder irgendwas, also es ist wirklich alles wirklich sehr seriös und sehr auch auf die Trauer und so ausgerichtet. Und meine Idee ist, den Menschen eine Plattform zu bieten in der heutigen Zeit, die eben, dass sie nicht mehr auf diese Dinge zurückgreifen müssen, die bisher immer angeboten wurden. Da machen wir jetzt mal einen kleinen Schnitt. Ja. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir mal gucken, was man unter Entrepreneurship-Anspruch und dem Versuch, ein innovatives Business-Konzept zu machen, wie ich da vorgehen würde. Mhm. Und es war ja sehr eindrucksvoll, wie Sie erzählt haben, wie so entstanden ist. Wie würde ich das machen? Also Stichwort heißt Beerdigung. So alles um Beerdigung und Sarg, also im Mittelpunkt oder Urne. Ich würde mir das angucken und nicht nur, wie es bei uns passiert, sondern ich würde so eine Sichtachse legen, die heißt so Geschichte. Wie ist eigentlich in der Geschichte Beerdigung veranstaltet worden? Was sind so Dinge gewesen, die sich so durchziehen? Was sind Variationen gewesen über die Geschichte? Und dann würde ich mir das angucken und mal gucken, ob ich da nicht auf Ideen komme, wie man dieses ja, beklemmende Thema und auch ja, in gewisser Hinsicht ein tabuisiertes Thema, wir sterben alle, reden nicht gerne drüber und mit Sarg beschäftigen wir uns auch nicht gerne, wie man das eigentlich ein Stück weit in eine, ja, in so eine geschichtliche Linie bringen kann. Wie haben die Römer ihre Toten bestattet? Wie haben die Germanen das gemacht? Was hat sich geändert im Laufe der Zeit? Hat man immer die Leute in Särge gelegt? Von dem Hundertwasser weiß ich, dass er sich in Neuseeland hat begraben lassen, auf seinem eigenen Grundstück unter einem Tulpenbaum, nackt. Ohne Sarg, vielleicht in Kontinuität zu seiner Nacktrede damals in der Akademie. Also ist ja möglicherweise so eine Konvention, hat man immer Särge verwendet, also Geschichte. Und ich würde das abarbeiten. Ich würde, bevor ich anfange, da mal mich kundig machen, das ist ja heute nicht mehr so schwer, Recherche, wie ist eigentlich unsere eigene Kultur damit umgegangen im Lauf der Geschichte. Nächste Sichtachse. Ich würde mir zum Beispiel angucken, wie wird in anderen Kulturen mit diesem Thema umgegangen. Also meine laienhafte Kenntnis ist, es gibt ganz unterschiedliche Formen, bis hin zu den, bei den Parsen, glaube ich, werden die Leichen auf das Dach gelegt und die Vögel fressen die Leiche. Oder man in Nordthailand, wo ich viel bin, wird die Leiche verbrannt und in eine Kanone, die Asche in eine Kanone gesteckt und dann wird das praktisch weggeschossen. Also das Leben, aber auch die Reste sozusagen, die stofflichen Reste, werden mit einem Kanonenschlag sozusagen für immer verteilt. Und es gibt ganz Unterschiede. Es gibt die Pyramiden, es gibt ganz viele Sorten von Beerdigungen, wie man das gemacht hat. Und ich würde mir das auch angucken. Und sehen, ob es nicht Formen gibt, die uns vielleicht moderner liegen als das, was wir so vorfinden. Und ich teile Ihre Beobachtung, dass solche Beerdigungsinstitute sich eigentlich nicht frei machen aus dieser Konvention und diesem Tabu. Ich würde mir noch eine dritte Sichtachse denken können, zum Beispiel sowas wie, wie geht man mit der Erinnerung an den Verstorbenen um? Es ist ja ein Stück Abschied nehmen, es ist ein Stück Erinnerung an den Betreffenden. Normalerweise hält einer eine Rede. Das ist oft ein Pfarrer, der sich so vorher eine halbe Stunde erkundigt, was der denn so gemacht hat und sich ein bisschen so notiert. Oder man holt einen Berufsredner und da ist dann ungefähr das Gleiche. Oder ein Angehöriger, schon seltener, spricht darüber. Das würde ich auch mal überlegen. Wer wäre denn jemand Angemessenes? Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, der Angemessenste über das eigene Leben zu sprechen, ist der Betreffende selber. warum ist es so aus der Welt zu sagen, ich verabschiede mich selber? Ich liege im Sarg und habe vorher mir überlegt, wie ich mich verabschiede. Und dann wird ein Video gespielt oder eine Rede abgespielt. Es ist vielleicht ein Tabubruch, aber eigentlich einer, der akzeptiert sein müsste. Ich war selber mal bei einer Beerdigung von einer Studentin, da war eine junge Studentin. Und da haben wir ihr Lieblingslied in einem, damals hatte man noch diese Transistorradios, da hatten wir so einen Beatles-Song und haben das an dem Grab abgespielt. Das löste Empörung aus, war im Schwarzwald. Und der Mensch, wie heißen die, die so das Grab schaufeln, der Totengräber heißen die, glaube ich, der ging mit seiner Schaufel auf uns los und drohte auf uns einzuschlagen, weil wir so etwas völlig Ungehöriges gemacht haben, wie auf einem Radio das Lieblingslied abgespielt. Also das sind so 30 Sachen, ich könnte mir noch ein paar mehr denken. Und ich würde die so systematisch abarbeiten, ich würde mir zu allen Punkten was überlegen, möglichst viele Kulturen herausfinden und ihren Umgang mit Toten. Ich würde in die eigene Geschichte gehen und die Bedeutung dieser Rituale und ich würde auch ein bisschen damit spielen, wie man diese Erinnerung, dieses Gedenken an den Toten in einer angemesseneren Form macht, als dass der Kirchenmann oder der Berufsredner sich da kurz so etwas zusammengedacht hat. Da habe ich schon eine ganze Menge, wo ich auf andere Formen von Beerdigung kommen könnte. Sie sind ja sehr stark bei Sarg oder Urne geblieben. Nein, nur bis, ich bin da nicht weitergekommen. Ja, also ich würde, wenn ich so das Thema angehe, also wenn ich es unter dem Anspruch Entrepreneurial Design angehe und ja auch was machen will, was neu ist, wo Leute sagen, jetzt gibt es eine neue Form, wie ich damit umgehen kann, würde ich da geschlossen sehen. Sie hatten Glück, dass in Ihrem Umfeld Ihr Konzept angenommen wurde, auch wenn es vielleicht nicht so revolutionär ist, aber immer ein schönerer Sarg. Also Sie haben die Konvention genommen und haben die Konvention verbessert. Ist auch ein Weg, aber der radikalere Weg und der auch, also Innovation ist immer ein guter Partner, wenn man ein Unternehmen gründet und nicht das tut, was alle anderen machen. Ihre Innovation war sozusagen in der Verbesserung des Designs, des Sarges. Ich würde ein bisschen grundsätzlicher dran gehen und würde das studieren und würde mir sehr viel Gedanken machen, was ich dann letztlich daraus nehme und umsetze. Also das wäre jetzt der Unterschied zwischen einer Gründung, die so ein bisschen passiert ist, wie sie passiert ist, so eher zufällig. Und das wäre so ein Versuch des systematischen, der systematischen Analyse eines Feldes mit dem Gedanken über diese Tabuisierung und Verklemmtheit, die das Thema ja hat. Bei uns darf man ja, glaube ich, nicht mal die Urne nach Hause nehmen. In der Schweiz darf man immerhin die Urne bei sich zu Hause aufstellen oder in den Garten und auch den Toten im eigenen Grundstück bestatten. Also das ist ja noch eine Kultur, die nicht weit von uns weg ist und da geht es schon deutlich anders zu. Also die Chance, ein Stück weit systematisch eine Innovation zu versuchen. Jetzt sind Sie wieder dran. Können Sie damit was anfangen oder würden Sie sagen, das ist zu weit weg? Oder wenn Sie es nochmal zu tun hätten, würden Sie sagen, es lohnt ein bisschen so tiefer in die Analyse zu gehen? Also ich muss sagen, das habe ich schon gemacht, weil das Thema ist nicht so oberflächlich. Man kann jetzt nicht sagen, so ein Sarg ist einfach nur ein schönes Design, ein Sofa oder ein Möbelstück oder irgendwas, sondern es steht das ganze Bestattungsritual und alles, was damit zu tun hat, hängt damit zusammen. Und aus dem Grund habe ich auch gleich auch noch ein Bestattungsunternehmen schon mal angemeldet, also gegründet. Wir haben auch einen Namen dafür gewählt, das heißt Weiß. Und zwar im Hinblick auf das Bestattungsritual in asiatischen Ländern, da ist nämlich die Trauerfarbe weiß. Und es ist eine helle Farbe, es ist eine absolut positiv besetzte Farbe, nicht so schwarz und so in das Loch darunter gucken und alles ist so, sondern es soll sich öffnen, ja, ins Helle, ins Lichte. Es ist auch, man sagt ja, es gibt so Nahtoderfahrungen, die im hellen Licht, ins helle Licht blicken. Und also es gibt von Kandinsky einen sehr schönen Satz, der heißt so ungefähr weiß das große Schweigen voller Möglichkeiten. Und das fand ich einfach für so etwas ganz angemessen, weil ich habe mir gedacht, es soll eigentlich so eine Bewegung werden, also die Weisen sozusagen, die mit diesen alten herkömmlichen Bestattungsformen aufhören und versuchen, etwas anzubieten, eben Bestattungs-, das ganze Trauerritual, die Floristik, das Essen danach, den Leichenschmaus ist sehr wichtig, ist ja auch sehr traditionell, gab es früher dann die Aufbahrung, das in was ein Verstorbener in dem Sarg drin liegt, ja, ob er da mit seinem eigenen Kissen und seiner eigenen Decke da drin liegt oder mit irgendeinem Spitzenzeug oder so, was die Bestattungsindustrie anbietet. Dann eben auch die Trauerreden. Dann mein Gedanke zielt immer darauf hin, auf die Lebenden eigentlich, dass die Lebenden sich schon zu Lebzeiten Gedanken machen. Das ist genau das, was Sie gesagt haben. Welche Musik möchte ich gerne haben? In welchem Sarg möchte ich sein? Ich mache die Rede. Also ich muss dazu sagen, meine Schwester ist schwer krebskrank und die hat das alles mit mir zusammen vorbereitet. Das heißt, sie hat ihre eigene Rede geschrieben, sie hat ihre eigene Musik ausgesucht und wir haben das zusammen alles geplant, wie das sein soll. Und sie hat auch den Sargschrank bei sich zu Hause stehen. Und sie sagt, es ist also für sie total tröstlich zu wissen, da komme ich hin und meine Trauerfeier wird so und so sein. Sie wollte zum Beispiel nie aufgebahrt werden. Aber nachdem sie gesagt hat, es ist jetzt alles so schön, wie du das machst, jetzt möchte ich 3 Tage zu Hause aufgebahrt werden. Also ich denke, das, was Sie sagen, das gehört dazu, also zu diesem Thema gehört die ganze Bestattung mit dazu. Ja, ja, ich glaube, haben wir das mal versucht, so ein schwieriges Thema ein Stück weit zu versachlichen und uns ein bisschen vorurteilsfrei dem zu nähern, ohne eigentlich Gefühle zu verletzen. Wir wollen ja nicht irgendwelche Spektakel veranstalten, sondern wir wollen als Innovateure sagen, ist das nicht ein Thema, was man besser angehen kann, als was wir vorfinden. Und es scheint ja, dass Sie da sehr erfolgreich sind. Wie lange läuft es schon jetzt also richtig? Nein, wir haben es nur 3 Monate, es war ja temporär. Wir haben es für 3 Monate gemietet, einfach um auch mal zu sehen, kommen überhaupt Menschen in dieses Geschäft, machen die Tür auf und kommen die überhaupt da rein, sowas. Und wie ist die Reaktion da drauf und wie ist auch die Zusammenarbeit mit meiner Partnerin, also auch die ganzen personalen Dinge, dann wie geht es finanziell, wie könnten wir das weitermachen. Und jetzt ist es so, dass die Vermieter uns den Raum wieder für fest angeboten haben, also wir könnten diesen Raum wieder bekommen, aber das ist natürlich jetzt noch die Frage, wie kann man das finanziell zum Laufen bringen. Also wo sind denn die hohen Finanzbedarfe? An welcher Stelle? Die sind eigentlich nicht so hoch. Ja. Also bis jetzt sind die überhaupt nicht hoch. Ja. Es ist einfach nur die Miete im Grunde, die Website steht. Also es ist eigentlich fast alles, es ist kein sehr hoher Finanzbedarf. Nee. Also ja. Es muss machbar sein. So eine Facette finde ich ja interessant. Sie sagen, den Sarg kriegt man schon vorher. Und den stellt man zu Hause auf, das ist ja eher so ein Tabubuch. Also das stelle ich mir etwas merkwürdig vor. Das ist der Sarg und den benutze ich so als Schrank. Ja. Und das wird angenommen. Ja, also es ist nicht so, dass die Leute jetzt zu uns reinkommen und sagen, das ist halt noch das Problem, dass sie das wirklich toll finden und sich auch mit der Idee sehr gut sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, das ist wirklich toll. Das ist eigentlich auch eine tolle Idee, weil dann habe ich den Sarg schon und dann müssen sich meine Angehörigen nicht darum kümmern. Und ich habe aber jetzt schon was davon, weil ich kann ihn wirklich benutzen, entweder als Schuhschrank oder wirklich um ganz persönliche Dinge dort als Erinnerungskasten oder was weiß ich da aufzubewahren. Und das hat auch die Form von dem Sarg und den stellt man hochkant, oder? Nein. Jetzt schwierig zu erklären. Es ist oft so, dass wenn die Leute das dann sehen, wenn sie ein Bilder davon sehen oder auf die Website schauen oder so, dass man sich dann einfach besser vorstellen kann. Es ist eher ganz schlicht und ich würde mal sagen, also mich würde es nicht wundern, wenn es in 10 Jahren bei IKEA stehen würde. Also es ist nicht der schwere Eichen- oder Barocksarg, sondern es ist was Einfacheres. Schön, ja. Wir machen ja hier auch immer ein bisschen Werbung, also alle die schon mal das Gefühl haben, dass der liebe Gott sie bald holt, wissen jetzt, wie man sich da vorbereitet und haben bis dahin schon mal so ein Möbelstück, wo sie sich daran gewöhnen können. So Gruftis, oder es gibt ja so ganze Richtungen, die Gruftis waren hier mal in Berlin eine Weile, so eine Gruppe, die haben sich so in Schwarz und Oliv eingebettet, das wäre auch nochmal eine, die gibt es in München nicht so stark. Die gibt es nicht so stark, ich glaube auch nicht unbedingt, dass das denen so gefallen würde, was wir machen. Also es ist doch dann schon, ich habe jedenfalls bei uns im Laden keine gesehen, muss ich sagen. Es gibt nebendran so ein Geschäft. Und das Café Selig, das war Zufall oder dass das so? Das war Zufall, dass das zusammenpasst. Das passt einfach wahnsinnig gut, das stimmt jetzt alles, das macht man.